Panzermarsch durch Kanada als Wanderer, bewaffnet mit ner Kamera oder durch die Staaten fahren. Im Greyhound-Bus, kennst du das? Dieses Panorama hält mich ständig wach. Muss einfach nur ein bisschen reisen durch Gegenden, die zauberhaft sind, so wie uralte Walt Disney-Streifen. Ich hab Fernweh, steige in den Flieger ein. Niemals nein, du hörst mich vor deinem Rosierer schreien. Ich tauche ab, weg von Deppen, die reden, entsetzlichen Themen und dem hässlichen Regen. Weg von Problemen, an einem Ort, den's nur in Träumen gilt. So weit entfernt von hier, dass sie nicht einmal der Teufel zieht. An einem Ort, der Wunder wird und Zuflucht ist. Ein Alltagsstress wirkt auf meinen Kopf wie pures Gift. Voller Zuversicht fahr ich Richtung Horizont im Chevrolet. Mit einem Affenzahn wie Donkey Kong die Straße asphaltiert. Die Karre top frisiert, guten Planung an, spricht das Navi programmiert. Und kein Plan, was jetzt passiert. Punkt und aus, nehme einen Schluck aus der Dose mit dem Pullen drauf. Manchmal wünsche ich mir, die Welt wäre ein Musical mit College-Jacken singen auf den Straßen der Stadt Louisville. Es ist 6:06, jetzt ein Bier. Das Leben ist nun so leicht wie eine Scheibe Esspapier. Was ist spannender als ein Marsch durch Kanada als Wanderer? Bewaffnet mit ner Kamera oder durch die Staaten fahren. Im Greyhound-Bus, kennst du das? Dieses Panorama hält mich ständig wach. Muss einfach nur ein bisschen reisen durch Gegenden, die zauberhaft sind, so wie uralte Walt Disney-Streifen. Ich hab Fernweh, steige in den Flieger ein. Niemals nein, du hörst mich vor deinem Rosierer schreien. Später Nachmittag, es ist grad noch hell. Fahr nach Würzburg, enter in der Army Base in Taco Bell. Meterlange Fahne und ein dreckiger Kater. Doch springe über das Meer wie dieser Travis Pastrana. Schaffe ich nicht hin, trinke ich massenweise Gin und bastel mir ein Floß wie dieser Huckleberry Finn. Schlender übern Times Square in ein paar Nike Air. Ich will weit mehr, trinke meine Sprite leer. Wer mich noch nicht länger kennt, denkt ich wär echt beschränkt. Denn ich geb für diese Schönheit jederzeit mein letztes Hemd. Cent um Cent. Diese Liebe ist ne hoffnungslose Fernbeziehung ohne Chance auf Happy End. Ich hab gottverdammtes Fernweh, Fernweh, ich hab Fernweh. Und das an einem Tag, der heißer ist als ein Hooters Girl.